Der Zweite Weltkrieg hat Europa in so ziemlich jeder Hinsicht bis in seine Grundfesten erschüttert. Wie kann man danach weiterleben, haben sich Überlebende gefragt und überlegt, wie Zusammenleben und das Gestalten einer friedlichen Zukunft möglich sein können. Für Deutsche ist es vor allem die Shoah, die von den Nationalsozialisten betriebene Ermordung aller europäischen Juden, deren Grausamkeit und Systematik jede Vorstellung von der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens haben als eine naive Illusion erscheinen lassen. Wie kann man danach weiterleben? Diese Frage war Jahrzehnte nach dem Krieg auf der Tagesordnung des öffentlichen Diskurses. Die breite Erörterung hat am Ende dazu geführt, oder sagen wir dazu beigetragen, dass Weiterleben und Zusammenleben in Frieden möglich wurden. Wesentlichen Anteil daran haben Berichte und Reflexionen von Überlebenden der Shoah, wie zum Beispiel die der Schriftsteller und Essayisten Primo Levi und Jean Améry, Italiener aus Turin der eine, Österreicher aus Wien mit Pseudonym der andere, die beide Widerstandskämpfer waren und nach Auschwitz deportiert wurden. Diesen beiden Denkern der Shoah, die beide darüber geschrieben, aber unterschiedliche Schlüsse daraus gezogen haben, ist die heutige Lange Nacht von Christoph David Piorkowski gewidmet, die wir im Jahr 2022 das erste Mal gesendet haben. Die erweiterte Sendung ist übrigens auch als Buch erschienen, falls Sie mehr darüber erfahren wollen. Die Beschäftigung mit der Shoah habe ich, so seltsam das klingen mag, immer als etwas empfunden, von dem ich sehr profitiert habe. Als eine Schulung in Sachen Zivilisation und Menschlichkeit durch den Blick in den Abgrund, könnte man sagen. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Erzählen vom Unaussprechlichen, lautet der Titel der Langen Nacht. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Geburt des weiblichen Popstars aus dem Geist der Singer-Songwriterinnen der 60er Jahre. Durch große Sängerinnen wie Joni Mitchell oder Carole King, die als Ausdruck der eigenen Person Musik und Texte geschrieben und damit eine neue Dimension von Authentizität geschaffen haben. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Die Nummer ist in Jean Améry's Grabstein gemeißelt, so wie sie in Hans Meyers Haut tätowiert war. 10 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz hat der zum Juden gemachte Österreicher den verhassten Allerweltsnamen abgelegt. Fortan zeichnet er als Jean Améry mit dem französisierten beinahe Antonym des nicht mehr tragbaren Hans Meyer. Dem Namen konnte er entrinnen, der Nummer, zu der man ihn gemacht hatte, nicht. Nicht dem, was sie bedeutete, als, wie er es nannte, Katastrophenjude in die Welt gestellt zu sein. Auch nicht seinem Leib, in dem die Folter durch die Nazis als unsichtbare Wunde fortbrannte und der zum Sarkophag der Vergangenheit wurde, zum Speicher der Erinnerung an eine Zeit, da Menschen jede Menschlichkeit zerstört hatten. Bis zu seinem Freitod im Jahr 1978 lebte Jean Améry in einer doppelten Heimatlosigkeit, in der deutschen Kultur, aus der die Deutschen ihn verbannt hatten, und in einer jüdischen Nicht-Identität, die er trotzig als sein Schicksal akzeptierte. In der für den Holocaust-Diskurs bahnbrechenden Essaysammlung »Jenseits von Schuld und Sühne«, die Mitte der 1960er Jahre erscheint,